Pulver, Schnee und Gipfel hin, immer gute Freunde sind. Kommt die Sonne hervor, steigen wir empor, über uns das blaue Himmelszelt. Wir Kameraden, auf den Gipfeln gehört uns die Welt. Lang vergessen ist, was uns gequält. Höher, Kamerad!